1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Und schon wieder ist Montag und wir sind da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch eingeschaltet habt. Wir starten mit einer offenen Sendung in die neue Talkwoche. Also wer gerne mit mir sprechen möchte, völlig egal über was, meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de, schreibt in die Mail eure Telefonnummer auf jeden Fall mit rein. Die erste Anruferin heute Nacht ist die Nicole und Nicole ist 25 Jahre alt. Hallo Nicole. Hallo Domian. Um was geht's bei dir? Ja, ich bin im August überfallen worden an der Tankstelle. Im August? Mhm. Erzähl mal, wie es genau passiert ist. Ja, also ich habe reine Tankstelle zum Tanken mit kleiner Waschstraße dabei. Also das ist kleine, ziemlich große Waschstraße. Und, ach, das ist deine Tankstelle? Nein, nein, um Gottes Willen. Ich war da halt eben nur angestellt, habe da noch gar nicht lange gearbeitet. Ja. Und habe abends so gegen 10 meine Abrechnung gemacht. Die Tankstelle ist also nachts auch nicht auf, weil halt eben auch keine Sonderartikel verkauft werden. Zigaretten, Schokolade, das gab es da alles nicht. Hm. Und sofort Nox da drin, Panzerglasscheiben, Stahltüren, alles um mich rum zu. Hm. Stehe bei meiner Abrechnung kurz nach 10 und habe ein Geräusch gehört. Habe mit meinem besten Freund telefoniert. Was ich eigentlich überhaupt nicht gemacht habe. Ich bin eigentlich ein sehr gewissenhafter Mensch, was der Umgang mit Geld angeht und so. Und habe dann, war halt telefoniert, weil er mir noch einen Gefallen tun wollte. Also während du am Abrechnen warst. Genau, und sag zu ihm noch, ich sag, warte mal eben. Du hörst ja Geräusch gehört habe. Und bin halt eben durch den Kassenraum durch, aus dem Tresorraum raus. Und wo hast du das Geräusch gehört? Im Flur vorne. Ja. Und komm in den Flur und da steht der Typ mit der Maske schon vor mir. Ah. Und ich habe geschrien wie am Spieß. Und das heißt, du hattest nicht abgeschlossen? Ich habe abgeschlossen. Also die Türen kann man nur von außen mit dem Schlüssel aufmachen. Ach so. Der muss den Schlüssel gehabt haben. Jemand wusste genau Bescheid? Ja, der wusste. Der war maskiert? Ja, der war maskiert. Alleine? Mhm. Mit Pistole? Ich habe nichts gesehen. Ich habe keine Waffe gesehen. Er hat mich also nicht direkt mit einer Waffe bedroht. Aber dass da plötzlich überhaupt jemand stand und dann auch noch mit einer Maske im Gesicht, das hat vollkommen gereicht. Ja, was hat er gesagt? Ich habe geschrien wie am Spieß, klar. Und er hat zu mir gesagt, dass ich ruhig sein soll. Und er soll mich da unter den Tisch setzen. Und hat mich dann gefragt, wo das Geld ist. Mhm. Und ich habe dann nur noch ganz trocken zu ihm gesagt, liegt da oben. So nach dem Motto, habe ich hier schon hingelegt, kannst du mitnehmen. Mhm. Ja, das Geld eingepackt. Wie viel Geld war das? 11.000. Ja. Hat er alles mitgenommen, was ihr hattet? Oder lag irgendwo versteckt noch was? Nein, die Kollegin, mit der ich vorher noch zusammengearbeitet habe, also war montags, das ist immer viel Betrieb. Hm. Und dann habe ich montags die Kollegin, so gegen 7 oder 8, sagte so, ist jetzt nichts mehr los, schaffst du den Rest allein? Ich sage, ja klar. Hm. Dann hat die Feierabend gemacht und hat ihr Geld schon gezählt und im Tresor gepackt. Da hatte ich auch gar keinen Schlüssel für. Ach so, das lag im Tresor? Das hat er nicht mitnehmen können? Wie viel war das nochmal? Das kann ich nicht sagen, wie viel die Kollegin da eingenommen hat. Also meine eigenen Einnahmen liefen sich, wie gesagt, circa auf 11.000. Das hat er das Geld hat er genommen und ist gegangen? Richtig, ist gegangen und hat er hat das Telefon genommen. Hm. Das Festnetztelefon hat das Kabel aus dem Hörer gerissen und ist dann nochmal zu mir zurückgekommen, hat mich gefragt, ob ich ein Handy habe. Und ich habe nur noch gebetet, boah, bitte lass den Freund aufgelegt haben, lass den aufgelegt haben. Wenn er jetzt mitkriegt, dass das einer mitgekriegt hat, der macht sich kalt. Hm. Ach so, das war so, dass du mitten im Gespräch das ja gehört hattest, dass da jemand kam. Richtig. Das heißt, du hast dann, als du diesen Täter gesehen hast, dein Handy schnell in die Tasche gesteckt? Nein, ich hatte es auf Lautsprecher auf der Anrichte liegen, auf der wir immer unser Geld gezählt haben. Ach so, und das lag da noch? Genau, das lag da noch. Und dann die Verbindung stand noch? Ich dachte, sie würde noch stehen. Aber der hatte aufgelegt? Er hatte zum Glück aufgelegt. Nachdem er mich hat schreien hören, hat er mir dann hinterher erzählt. Er sagt dann, ja, so schreit keiner, der sich vor einer Spinne erschreckt. Und dann hat er ja den Mann auch reden hören, der gesagt hat, ich soll ruhig sein und wird mir nichts passieren. Ach, das ist ja abgefahren. Ja, also ich hoffe, dass der gleich die Polizei damit hat. Der hat sofort die Polizei angerufen. Ja. Und dann war die Polizei dann noch rechtzeitig da oder wie ging es weiter? Nein, da war der schon über alle Berge. Also wie gesagt, er hat dann den Akku von meinem Handy mitgenommen. Er wollte erst das ganze Handy haben, hat dann aber nur den Akku mitgenommen. Ein sehr, dann, sehr behutsam vorgehender Verbrecher. Dass ja, doch. Ein das ist noch in der Situation noch Fummelei, das Ding da rauszuholen. Ich musste ihm das ausbauen. Okay. Also er hatte da selber keinen Nerv zu, ich musste ihm das ausbauen. In dieser Zeit aber hat er dich mit keiner Waffe bedroht? Nein. Ich hab, wie gesagt, zu keiner Zeit eine Waffe gesehen. Ich weiß nicht, ob er eine gehabt hat. Oh, okay, so, dann war er weg. Genau, dann ist er abgehauen. Wie lange hast du da noch alleine gesessen, bis jemand kam? Ich habe überhaupt kein Zeitgefühl gehabt. Ich habe mein Handy versucht zusammenzubauen. Also ich habe es zusammengebaut, ohne Akku. Wie ging das? Ich habe einen Deckel wieder zu und dann habe ich versucht, das Ding anzumachen. Und das ging? Nein, natürlich nicht, ohne Akku. Aber, also ist es dir denn gelungen, jemanden zu benachrichtigen oder kam dann jemand? Ich habe die Tür dann nur noch zugeschlagen, durch die er raus ist. Da hatte der sich so ein Klötzchen zwischengelegt. Einfach, der wusste genau, was er da machen muss. Da ist dann hängt so ein Sicherheitsding an der Tür von innen, so dass man die Türklinke nicht runterdrücken kann. Ja. Wie war das denn? Hast du noch jemanden dann organisiert, dass jemand kommt oder kam jemand von sich aus? Ich habe, wie ich dann wieder reingegangen bin und versucht habe, mit dem kaputten Festnetztelefon die Polizei zu rufen, weil es halt eben diese Lautsprecherfunktion halt auch hatte, was aber nicht geklappt hat, habe ich gesehen, dass draußen Licht angegangen ist. Und kam jemand? Da kam dann der LKW, der immer die Tanks befüllt, die großen. Ach so, also die Polizei noch nicht? Da war die Polizei noch nicht. Wie lange dauert es, bis die Polizei kam? Die kam unmittelbar, nachdem ich dem Mann gesagt hatte, er möchte die Polizei rufen. Verstehe. Ich habe also auch nur noch durch die Lautsprecheranlage, die wir da haben, geschrien und er hat dann und die kamen dann schon. Das Ganze war im August. Mhm. Heute ist Dezember, Mitte Dezember. Richtig. So ein Schock sitzt, glaube ich, tief, ne? Ja. Mhm. Ja. Also, hast du danach nochmal gearbeitet in der Tankstelle? In der Tankstelle direkt selber nicht. Ich habe draußen versucht, an der Waschstraße zu arbeiten, aber das war ein Tag. Mhm. An dem Tag kam dann ein Mann auf mich zu, also es wusste keiner, dass da was passiert ist. Nicht mal das Personal wusste das, also der Chef wusste Bescheid und meine Vorarbeiterin wusste Bescheid. Mhm. Weil der Mensch da ja, wie gesagt, eigentlich aus eigenen Reihen kommen sollte. Und mittlerweile ist natürlich klar, die Mitarbeiter haben das irgendwann mitgekriegt, die haben die Puderspuren und so gesehen, aber... Das verstehe ich nicht. Was kam da ein Mann auf dich zu? Da kam ein Mann mit seinem Auto an mich rangefahren und wollte halt eben in die Waschstraße und sagte zu mir, dass ich sie hier nochmal sehe. Ja gut, da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen, habe ich nur noch gesagt, woher wissen Sie das? Da sagt er, Mann, ich bin noch das Zivilhörnchen von Montag. Ja, und das hat mich so mitgenommen. Was war das Zivilhörnchen vom Montag? Ja, was heißt das? Der Polizist, der halt eben da war. Ach so. Und kam dann in Zivil natürlich auch noch und haben geguckt. Also man hat diesen Täter nie gefasst? Bisher noch nicht, also ich weiß von nichts. Ja. Man kann natürlich froh sein, dass es so gut ausgegangen ist und dass du... Du hast dich ja richtig verhalten in der Situation, hast ja alles gegeben und hast dich nicht gewehrt und so muss man das ja auch machen. Ich habe einfach nur funktioniert. Genau. Da ist mir nichts durch den Kopf gegangen. Ich habe, weiß ich nicht, einfach nur... Ja. Braucht sich ja so eine gewisse Zeit, bis man das dann einigermaßen verkraftet hat. Ja. Aber merkst du denn schon, so ein bisschen besser geht's schon bestimmt, ne? Von August bis heute. Es ging eine ganze Zeit lang besser. Ich habe also anfangs diese Therapiestunden gemacht bei in einer Traumaambulanz. Ah ja. Die haben mir relativ gut geholfen. Die haben mir Tipps gegeben, wie ich das wegpacken kann. Aber so ganz richtig. Und ich habe mir gedacht, ja komm, den Rest schaffst du alleine. Nee, war dann auch gar nicht so gut. Und im Moment habe ich echt so einen Hänger, wo ich mir denke, so ist alles scheiße. Da mache ich einen Vorschlag, Nicole. Ich habe ja immer sehr fachkundige Leute hier im Hintergrund bei mir. So auch heute, eine Psychologin, die Simone. Die könnte dich vielleicht konkret auch aufbauend auf das, was in der Traumaambulanz mit dir gemacht wurde, noch beraten, was du vielleicht jetzt Neues und Anschließendes tun könntest. Mhm. Ja, wollen wir das machen? Mhm, gerne. Dann legst du auf und die Simone ruft dich an. Alles ich hoffe, dass dir nie wieder sowas passiert und dass du es bald, dass du es dann bald doch verarbeitet hast. Das wünsche ich dir. Danke, Daniel. Alles Gute, Nicole. Dir auch. Du legst auf, wir melden uns gleich wieder. Okay. Tschüss. Tschüss. Und wir machen weiter mit... Mit Andrea. Mit Andrea. Und die Andrea ist 31. Guten Morgen, Andrea. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Andrea. Und was geht's bei dir, Andrea? Oh, ich bin Second-Life-süchtig. Was bist du? Second-Life-süchtig. Second-Life-süchtig. Yep. Mann, Das Thema war, glaube ich, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren ein Riesenthema, sogar eine Titelgeschichte im Spiegel. Und dann hat man nichts mehr davon gehört. Ich kenne in meinem ganzen Umfeld keinen einzigen Menschen, der daran irgendwie interessiert ist. Erklär's doch mal den Leuten, die keine Ahnung haben, was das ist. Was ist Second Life? Second Life ist das virtuelle zweite Leben. Also man erstellt sich seinen Avatar. Was ist ein Avatar? Das ist die Person, mit der du durch Second Life läufst. Also wir müssen es so, glaube ich, so erklären. Second Life findet im Internet statt. Genau. Das ist eine Parallelwelt zu unserer Welt hier. Genau. Zu der realen Welt. Genau. Und man kann sich da einloggen und, so wie du es gerade schon sagtest, man kann irgendeine Persönlichkeit annehmen. Genau. Und als diese Persönlichkeit, man kann Mann, Frau sein, man kann Mann sein, man kann Frau sein, man kann schön sein, man kann alt sein, man kann jung sein, was auch immer. Genau. Ne, so ist es. Genau. Und dann lebt man in dieser Welt. Ja. Als was lebst du in dieser Welt? Als Frau. Als Frau. Als junge Frau oder ältere Frau? Als junge Frau. Ich bin verheiratet. Ja. Also hab da einen Ehemann. Mhm. Wie alt bist du da in dem? Auch 31. Auch 31. Wie heißt du da? Oh, das möchte ich nicht sagen. Ach, das möchtest du nicht sagen, okay. Verstehe. Also du bist verheiratet, du hast einen Mann, einen virtuellen Mann. Ja. Hinter dem auch ein realer Mensch steckt, irgendwo auf der Welt. Ja. Ja. Und was machst du denn da immer in dieser Second Welt? Ja, also ich führe praktisch die Ehe mit meinem Mann. Wir haben dort ein Haus, Land. Hm. Ja. Wie viele Stunden am Tag verbringst du vor dem Computer? Ja, also auf jeden Fall bin ich nachmittags bis abends online, also bis spät abends. Mhm. Vormittags meistens noch, also ich denke so 8 Stunden mindestens. Acht Stunden am Tag? Ja, mindestens. Wie sieht denn dein reales Leben aus? Bist du verheiratet? Hast du einen Job? Nein, nicht mehr. Also ich war verheiratet und Hast du dich von deinem Mann wegen dieser Sucht, wegen dieser Computersucht getrennt? Nein, ich denke nicht. Ich meine, das war vielleicht auch mit ein Thema, aber nicht das Hauptthema. Wie lange bist du in Second Life schon? Über 2 Jahre jetzt. Ja. Ja. Und bist du arbeitslos zurzeit? Ja. Ja. Ich hatte gearbeitet ein halbes Jahr und in diesem halben Jahr war ich fast überhaupt nicht online. Mhm. Und dann ging es los. Das ist ja für uns, die wir das nicht machen, so sehr schwer zu verstehen. Ich habe das nur mal so im Fernsehen gesehen, wie das aussieht. Du sprichst dann ja auch mit deinem virtuellen Ehemann, ne? Ja. Auf Deutsch oder auf Englisch? Auf Deutsch. Auf Deutsch. Mhm. Also er kommt aus Deutschland. Das ist ein deutscher Mensch. Ja. Du weißt aber gar nicht, ob das ein Mann ist, der dahinter steckt. Weißt Doch, du nicht. Das weiß ich. Ich habe ihn schon gesehen. Wie, du hast ihn gesehen? Du hast ihn real schon gesehen? Nein, via Webcam habe ich ihn gesehen. Ach, aber dann sind die Realitätsebenen doch jetzt verschoben und gebrochen. Die werden immer gebrochen. Mhm. Du kannst es nicht trennen. Irgendwann werden die Gefühle, die du da aufbaust, werden mit Mal für dich ganz real. So, dann hast du noch ein gewisses Glück, dass das ein Mann ist und dass du den auch schon gesehen hast. Es hätte ja sein können, dass es eine Frau ist, und die aus einem ganz anderen Land kommt und du niemals zu dieser Person realen Kontakt haben wirst. Ja, das wäre vielleicht besser gewesen. Ja. Weil dieser Mann weiß ja nicht, wer ich bin. Er denkt, ich bin jemand ganz anderes. Ach so, du hast real eine falsche Identität angegeben auch. Ja. Ach so. Leider. Also wenn du mit dem, du chattest per Webcam mit dem. Nein, er ist per Webcam, ich habe keine Webcam. Ach so, du guckst ihn, du sitzt vor deinem Computer. Das muss man mal erklären, so wenn man da nicht so drin ist, ist das ja eine völlig verrückte Welt. Du sitzt vor deinem Computer. Mhm. Dieser Mann hat so eine kleine Kamera an seinem Computer wiederum. Genau. Und daher siehst du in deinem Computerbildschirm so ein kleines Bildchen und kannst diesen Mann wirklich da sitzen sehen. Du weißt, wie der aussieht. Ja. Der weiß aber nicht, wie du aussiehst. Nein, der hat bloß Bilder von mir, die aber nicht real sind. Und du schwindelst dem irgendwas vor? Ja. Was zum Beispiel hast du vorgeschwindelt? Oh, reichlich schon, dass ich komme und ich muss immer wieder andere Ausreden erfinden, um nicht zu kommen. Ja, hast du auch irgendwas belogen, dass du einen tollen Beruf hast, den du nicht hast, oder dass du Geld hast? Nein. Das nicht? Nein, das nicht, nein. Und warum besuchst du den nicht? Weil ich doch einige Kilos mehr habe. Wie viel wiegst du denn? 125 Kilo. Ja, und wie hast du dich bei dem Mann vorgestellt? Ja, ganz schlank. Wie schlank? Ja, ich habe ihm Bilder geschickt. Ich weiß nicht, was die Frau auf den Bildern wiegt. Vielleicht 70 Kilo? Mensch, Andrea, das ist doch alles Driss, sowas. Ja, das ist wirklich Driss. Ja, weil du hast dich da in eine solche Lügenwelt hineingewurstelt, ja. Sowohl jetzt mit dieser Webcam-Geschichte, ja. Als auch in diese Second Life-Geschichte. Ja. Du bist mit diesem Mann ja in Second Life, in dieser Computerrealität, bist du verheiratet. Mhm. Passiert dann da auch alles, was unter Ehepartnern passiert? Ja, du meinst bestimmt Sex. Zum Beispiel? Ja. Du hast also mit diesem virtuellen Mann Sex? Ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie geht das? Also erstmal gibt es in Second Life irgendwelche Postbälle, Animationen, die das so widerspiegeln. Achso, dann siehst du auf deinem Bildschirm, wie die beiden Püppchen da miteinander poppen. Genau, aber das ist nicht das Hauptding, das ist eigentlich uninteressant. Das meiste geht halt übers Voice, übers Reden. Übers Reden. Und ihr macht euch dann gegenseitig heiß, indem ihr euch da irgendwelche Schweinereien erzählt. Genau. Hm. Ist das immer nur gute Stimmung in dieser Ehe oder streitet ihr auch schon mal? Oh, wir streiten auch schon mal. Hm. So. Ja, für ihn, er will mich halt unbedingt sehen. Also ich will dir mal sagen, als vielleicht in einem gewissen Rahmen als Spielchen finde ich das ja okay. Aber ich glaube, das ist bei dir schon weit überschritten. Ja. Ne? Weit überschritten, ja. Wenn du schon von Sucht redest, du bist in einer kompletten Scheinwelt gefangen. Ja. Und hast dich selbst auch noch rein verstrickt durch deine Lügereien, nämlich indem du sagst, ich bin eine schlanke, ranke Frau und im Prinzip bin ich etwas molliger. Ja, genau. Ja. Und ich weiß absolut nicht, wie ich aus der Nummer wieder rauskommen soll. Ich will auch diesen Mann nicht verlieren. Ja, den wirst du nur dann nicht verlieren, wenn du die Wahrheit sagst. Dann, wenn ich die Wahrheit sage, dann werde ich ihn auch verlieren. Das musst du riskieren. Vielleicht vergibt er dir ja auch. Vielleicht sagt er, okay, du kannst es ihm erklären. Es gibt, da muss man gar nicht diskutieren, Andrea. Wenn du da rauskommen willst, kannst du nur mit der Wahrheit, durch die Wahrheit da rauskommen. Sonst kannst du es vergessen. Aber dann ist ja dieses schöne Gefühl weg. Ja, aber dieses schöne Gefühl ist im Prinzip kein schönes Gefühl, weil es eine reine Seifenblase ist. Und ein verlogener Quark ist. Das stimmt, ja. Ja. Und du dadurch nicht glücklich wirst. Es ist nur eine Ablenkung. Es ist wie eine Droge. Mhm. Fast wie eine Droge. Ja. Kann man so sagen, ne? Genau. Also das Ideal wäre, wenn du dich aus diesem... Kann man sich aus diesem Second Life-Zeug rausloggen? Geht das? Ja. So auch, dass man nicht wieder reinkommt? Nö, du kannst ja jederzeit einen neuen Avatar erstellen. Okay, also erster Schritt raus aus dem Zeug. Zweiter Schritt mit dem Typ telefonieren und die Wahrheit sagen. Mit alles erklären, welche Hintergründe, warum dich das dazu geführt hat, zu lügen. Vielleicht gibt es eine kleine Chance, dass der Mann sagt, okay, sie hat immerhin jetzt die Wahrheit gesagt und ihre Gründe sind nachvollziehbar, ich versuch's mal. Oder du hast ihn verloren und dann ist das halt der Preis für diese merkwürdige Sache. Ja. Sehe ich nur die einzige Möglichkeit, Andrea. Mhm. Wenn du wirklich das nicht schaffst alleine und wenn du sagst, das ist für mich wirklich eine Sucht, es gibt ja Computersucht, dann geh zu einer Suchtberatungsstelle. Auch solche Sachen behandeln die Leute oder beraten die Leute mittlerweile dort. Okay. Das ist das, was ich hier sagen kann. Mhm. So ganz spontan aus meiner Rolle heraus. Ja, die Leute denken ja, ich habe eine Macke, ne? Was heißt Macke? Ich finde, du bist da halt irgendwie jetzt auf dem Holzweg und da kannst du aber auch durch deine eigene Initiative wieder raus. Das hat mit Macke nichts zu tun. Okay. Ja. Lieber Andrea, ich wünsche dir viel, viel Erfolg dabei. Ja, vielen lieben Dank. Du alles Gute wünsche ich dir. Noch einen schönen Abend. Dankeschön, auf Wiederhören. Danke, tschüss. Und schon geht's weiter mit Birgit. Birgit ist 37. Morgen Birgit. Morgen, hallo. Hallo Birgit. Um was geht's bei dir, Birgit? Es geht um die Vorlieben meines Mannes, die ich nicht verstehen kann und mit denen ich mich halt sehr schwer tue. Was sind das für Vorlieben? Dass er sich eben wünscht, dass ich sexuell einem anderen Mann gehöre, obwohl er mich liebt und wir eine gute Ehe führen. Wie lange seid ihr verheiratet? Wir sind ungefähr 11 Jahre verheiratet. Mhm. Habt ihr Kinder? Ja, wir haben ein Kind. Wie alt ist das Kind? 7. 7. Mhm. Seit wann hat er diesen Wunsch? Ach, das fing so an, dass er einfach gesagt hat, er möchte mal zuschauen. Wie lange liegt das zurück? Viele Jahre, das hat er immer irgendwie mal fallen lassen. Ja. Er möchte mal zuschauen und von diesem Zuschauen wurde dann immer mehr. Also er wollte gerne zuschauen, wenn du mit einem anderen Mann Sex hast. Mhm. Hast du das gemacht? Ich habe es einmal gemacht, nach vielen Jahren, weil ich gedacht habe, dann hört das auf. Dann überwinde ich mich einmal und dann ist gut. Mhm. Und er hat ja auch gesagt, vielleicht merkt er, dass es ihm auch gar nicht gefällt dann. Aber ihm hat es gefallen. Aber ihm hat es gefallen. Und dir nicht? Nein. Du hast es wirklich nur für ihn gemacht und ja. Du hast nichts dabei empfunden? Ja. Im Gegenteil, vielleicht sogar Abscheu. Ich hasse Sex mit fremden Männern. Ich hasse das. Mhm. Ich will das gar nicht. So, und jetzt geht es aber noch weiter. Jetzt wünscht er sich, wenn ich das richtig verstanden habe, dass du eine sexuelle Affäre, eine Abhängigkeit mit und zu einem anderen Mann hast. So ungefähr. Also es soll schon eine Art Dreiecksbeziehung sein, aber dieser andere Mann soll über mein und auch sein Sexualleben bestimmen. Gibt es einen solchen Mann schon? Nein. Nein. Wie stellt er sich denn das konkret vor? Wie sollte das ablaufen? Ach ja, dass ich mich mit diesem Mann treffe und Sex habe, während er eben zuschaut. Also wieder die Nummer, dass er zuschaut? Ja, oder aber auch zuhört. Wie zuhört? Am Telefon oder wie? Am Telefon. Ach so. Dass ich zum Beispiel mich in einem Hotel treffe und er zu Hause sitzt und er kann ja auch nicht immer weg, einer muss ja bei unserem Kind sein dann. Mhm. Und dann halt eben zuhört oder so. Also das wäre auch eine Möglichkeit und so. Also für ihn wäre halt auch wichtig, dass dieser Mann auch kontrolliert und bestimmt, ob er, mein Mann, mit mir Sex haben darf oder nicht. Mhm. Und er wünscht sich eher weniger das. Also das ist so... Also er wünscht sich eher weniger das, also weniger, dass er weniger Sex mit dir hat. Genau, aber nicht, weil er es nicht will, sondern weil er den Befehl haben möchte von dem anderen Mann. Genau, mhm. Genau. Mhm. Das ist etwas, was halt unglaublich schwer zu verstehen ist. Ja, das ist auch unglaublich schwer zu verstehen, wenn man so nicht gestrickt ist. Das sehe ich auch so, Birgit. Ich habe mich im Internet schon schlau gemacht und da gibt es ja ganze Foren und Plattformen von Leuten, die so gestrickt sind, die sich da treffen. Ja. Die Ehe sonst ist gut. Die Ehe ist gut. Und ihr versteht euch und die Erziehung mit dem Kind, das klappt alles gut. Ja. Und nur in diesem, was heißt nur, in diesem gravierenden Feld der Sexualität liegen da Welten zwischen euch. Ja, und ich habe dann schon auch ein paar Mal gesagt, ich kann das einfach nicht. Ich habe es versucht, aber ich kann es einfach nicht. Und dann sagt er immer, ja, ist okay, musst du gar nicht, wenn du nicht willst. Aber jedes Mal, wenn wir Sex haben, fängt er damit an. Und das geht seit 4 Jahren so? Ich kann es nicht genau beziffern. Ja, so ungefähr. Das war halt schleichend, immer mehr und immer mehr. Aber immerhin müsste er doch eigentlich jetzt, vor allen Dingen auch nachdem du guten Willen gezeigt hast und dich sogar auf diese eine Geschichte eingelassen hast mit dem fremden Mann, müsste er doch kapiert haben, dass du es wirklich nicht möchtest. Naja. Du hast es ihm doch auch ganz klar gesagt, dass du es nicht möchtest. Ich habe ihm gesagt, dass ich es nicht möchte, aber an dem Abend, das war dann schon so, dass er denkt, dass das für mich ganz toll war. Hast du ihm denn hinterher gesagt, dass es dir nicht gefallen hat? Ja, aber er glaubt es nicht, weil er sagt, ja, man hat ja gesehen, es hat dir gefallen. Hast du denn an dem Abend ein Theater gespielt, mhm. um den beiden Männern zu gefallen? Naja, weil sonst wäre das Ganze für also umsonst gewesen. Ja. Ich dachte, das ist Sinn und Zweck der Sache. Wenn du ihm so einen Satz sagst, den du mir gerade gesagt hast, das muss ja einem Ehemann eigentlich sehr gut gefallen und es ist sehr schmeichelhaft, wenn du sagst, ich hasse Sex mit fremden Männern, ich will nur mit meinem Mann Sex haben. Wie reagiert er darauf? Naja, wie soll er reagieren? Ich bin früher mal fremdgegangen, irgendwann mal, war aber nicht ernstes und ich habe es auch von mir aus beendet. Er hat es erst rausgekriegt, als es schon lang beendet war. Mhm. Und darum fand es zwar schlimm, aber jetzt nicht so dramatisch, weil, wie gesagt, ich habe es selbst beendet. Mhm. Und daher sagte, ja, du magst doch auch mal mit jemand anderem was haben. Und dann sage ich, ja, aber es ist ein Riesenunterschied, ob ich meinen Mann betrüge. Das ist moralisch natürlich schlimmer, aber ich finde es noch schlimmer, wenn er es weiß und auch noch will. Ja, wollen wir da mal kein moralisches Urteil sprechen? Nein, aber sprechen. Für mich, also das ist so, so meine. Ja. Also ich könnte eher meinen Mann betrügen, wenn ich sollte, dürfte, müsste, wie auch immer. Also wenn du mit aber dem Herzen, ich sag mal, wenn du mit dem Herzen dabei wärst, ja. Bei dem anderen Mann meinst du? Ja, okay, aber Fall, da, das müssen wir, Fall, das, ja. Ja, aber das müssen wir gar nicht genau erklären und auch gar keine moralische Frage stellen. Ich finde, die einzige zentrale Frage ist in dieser Angelegenheit, ob du das möchtest. Nein. So. Und damit ist eigentlich diese Angelegenheit erledigt in eurer Ehe. Die ist damit erledigt. Und dann kann ich ihm halt seinen größten Wunsch überhaupt. Ja, nicht erfüllen. Das kannst du dann nicht, Birgit. Das kannst du dann nicht. Und dann ist es sein, das ist die große Frage, wie stark in ihm dieser Wunsch ausgeprägt ist. Stark. Das ahne ich schon, das glaube ich. Und wie das dann weitergeht. Ich habe auch versucht, ihm zu sagen, dass er halt einfach zu einer Prostituierten gehen soll und zusehen soll, wie die mit anderen was hat. Aber er sagt, das ist das nicht, sondern ist nur im Zusammenhang mit mir. Ja, ist klar. Das also ist ein anderes hilft auch nicht, wenn ich ihn freigebe für diese Art von Spiel. Ist das klar. Bringt nichts. Ja, das ist ein anderes Konstrukt, das ist mir schon klar. Ja. So, was passiert? Also ich finde es vollkommen legitim, wenn du sagst, und ich finde, du musst das jetzt auch klar sagen, dass du nicht mehr darüber diskutieren möchtest, dass das nicht dein Ding ist. Was passiert dann? Was passiert dann mit eurer Ehe? Mit unserer Ehe passiert, glaube ich, nichts. Aber ich weiß, dass er immer wieder, wenn wir Sex haben, damit anfängt. Ich habe jedes Mal, wenn ich ihm gesagt habe, dass ich das nicht könne, jedes Mal hat er gesagt, ja, es ist gut, du musst nicht, aber dann fängt er trotzdem halt wieder damit an und hast du dir nicht überlegt und komm, wir suchen jemanden und... Birgit, das würde ich mir verbieten. Wenn ich das 10-mal schon gesagt habe, möchte ich das nun wirklich nicht mehr ein 11. Mal sagen. Da musst du eine klare, radikale Linie ziehen. Bei allem Verständnis vielleicht für seine Sexualität oder auch Nichtverständnis, ist ja völlig wurscht, aber entscheidend ist, dass der Partner, in dem Fall die Partnerin, das nicht möchte. Und das kann man dir nicht aufstülpen. Sowas kann man nicht per Überzeugung jemandem nahebringen. Es geht einfach nicht. Wenn das nicht dein Ding ist, ist es nicht dein Ding. Nein, ist es nicht. Und ich habe es wirklich versucht. Aber ich habe auch gesucht im Internet. Aber ich habe einfach niemanden gefunden, der mir getaugt hätte. Dann hätte ich es vielleicht sogar versucht, nein. Um zu sehen, ob ich es kann oder ja, nicht. Aber ich glaube, so wie du jetzt aber klingst, mach es nicht nochmal nur deinem Mann zuliebe. Du verbiegst dich, du verletzt dich, das ist wie ein Gewaltakt gegen sich selbst. Das darfst du nicht machen, finde ich. Finde ich auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass das nicht mal ein Fall für eine Paar- oder Eheberatung wäre, weil da gibt's nichts zu beraten. Er will und du willst nicht. Ja. Zu beraten gäbe höchstens, wenn es dadurch große Ehekonflikte demnächst geben würde. Wie man dann damit zurechtkommt, das könnte man beraten. Aber was die Grundgeschichte anbelangt, das kann man nicht beraten. Ich habe ihn auch viele Male gefragt, wie er denkt, warum ihm das gefällt. Oder er sagt einfach nur, entweder er weiß es nicht oder er findet es halt, das ist so eine Art Selbstbestrafung, wenn er nicht darf, obwohl er eigentlich so gern mit mir möchte. Und dass er halt einfach toll findet, wenn andere Männer seine Frau so begehren. Ja, also das wird er wahrscheinlich gar nicht richtig begründen können. Und das wäre ein Fall für einen Psychoanalytiker, der das genau herausbekommen könnte, warum das im Detail so ist. Birgit, ich kann dir da nur sagen, dass du deine Meinung klar vertreten musst. Ohne Wenn und Aber. Du hast ja schon guten Willen gezeigt damals. Ja, das habe ich wirklich. So, und jetzt ist auch gut. Und jetzt, da muss man sehen, ob er dieses in den Griff bekommt und damit leben kann, dass er das nicht ausleben kann oder ob es irgendwie anders eskaliert. Ich von meiner Seite kann dich nur klar ermutigen, dass du Nein sagst. Mhm. Mehr kann ich nicht sagen, Leute. Ja, okay. Alles Gute wünsche ich. Dankeschön. Auf Wiederhören. Schönen Abend. So, Dankeschön, auch. Dir auch. Tschüss. Tschüss. Ich bin verbunden mit Karin und Karin ist 83 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Karin, grüße dich. Nach dieser dramatischen Geschichte, die du eben hattest, ist meine Sache einfach ganz einfach. Bin ich gespannt. Ja, also Leider ist die Luft jetzt schon raus, dass du mein Alter weißt. Ja, das weiß ich jetzt gerade. Ich habe Respekt davor. Ja, Respekt. Das, vom Alter kann man auch... Naja, also ich bin 83. Ja. Und ich bin seit 10 Jahren... habe ich ein, ich bin Witwe. Ja. Und ich kenne einen Mann, der mein Kumpel ist, und ich bin auch sein Kumpel. Mhm. Der war früher mein Gärtner. Ach. Und ist ein Kosovoer. Das heißt, so ein unbehauener Stein. Ja. Und das hat mir so viel Freude gemacht. Erst hat er meinen Garten gemacht und dann kam er zum Kaffee trinken, und dann musste ich mein Haus leider verkaufen, ja, weil ich einen Schlaganfall hatte. Mhm. Und da hat er mich rührend betreut. Also ich war zu Hause, ich hatte eine Pflege, und ja, er hat mir wieder das Laufen beigebracht. Und weiß, ich sag dir mal zwei Dinge, die mir so gut getan haben. Mhm. Das eine rief jetzt im Sommer an und sagte, du, ich schenke dir heute einen Sonnenuntergang, ich hole dich im Auto ab. Mhm. Weißt du, dass jemand auf so eine Idee kommt, ja? Schön, ja, ganz toll, rührend. Ganz, ganz arm und arbeitslos und sagt, ich schenke dir einen Sonnenuntergang. Kurze Zwischenfrage, wie alt ist der Mann? 40. 40? Mhm. Ah, das ist ein ganz junger Spund. Ja, eben. Ja. Ein sehr gut aussehender Mann. Ja. Muss ich allerdings dazu sagen. Ja, okay. Okay, dann hat er dich zum Sonnenuntergang geholt. Hat er mich zum Sonnenuntergang geholt, und als damals, ich habe mein Bein verloren, mein rechtes, war ich im Krankenhaus und sollte eigentlich in Heim damals. Mhm. Und meine Kinder sagten, es ist besser und so. Und da kam er und brachte mir einen Strauß Schneeglöckchen und legte die auf meinen Verband und sagte, Bus, die haben immer zu mir im Kopf geschüttelt. Nein, die darf nicht ins Heim, die muss nach Hause wieder. Das haben wir auch dann gemacht. Mhm, da habe ich doch 2 Jahre zu Hause gelebt. Ja. Und jetzt bin ich in einem Heim. Ist es für dich okay, dort zu sein? Nicht so gerne. Nicht so gerne. Ich bin im Rollstuhl und. Mhm. Aber ich, weißt du, ich versinke morgens immer in einem Meer von weißen Köpfen. Ja. Und meiner ist auch weiß. Ich verstehe. Was ich erzählen wollte und das Rat haben wollte, ja, ist Folgendes. Also er kommt bestimmt einmal die Woche mindestens mich besuchen. Mhm. Und ist, also zum Beispiel, wenn er mich mit dem Rollstuhl schiebt, dann schiebt er nicht hinten an Griffen, sondern an meinen Schultern. Mhm. Und streichelt. Und das ist unwahrscheinlich, weißt du, wenn du ein alter Mensch bist. Mhm. Und ich nehme keiner in den Arm. Warum eigentlich nicht? Mhm. Wir sind doch nicht anders und wir sind doch nicht krank oder was? Mhm. Und das, also er... Ist das ein tolles Gefühl, ne? Dann gestreichelt zu werden. Ganz was Liebes, ja. Mhm. Ich hatte mal Besuch von einem Pastor und der hat mich gefragt, liebe Frau, was kann ich Ihnen antun, noch Gutes? Ich sage, nehmen Sie mich einfach mal in den Arm und drücken Sie mich. Und das mache ich auch mit Leuten hier. Interessant, was du gerade erzählst. Da habe ich neulich noch drüber nachgedacht, wie das wohl ist, wenn man sehr alt ist und hat keine so körperlichen Kontakte mehr zu Menschen. Das dann fassen einen mit Gummihandschuhen an. Ja, genau. Da muss es ja. Keinen Hautkontakt, die Wärme, das macht er. Er legt seine Hand auf mein Knie oder. Ich glaube, dass dann schon so eine kleine körperliche Berührung ein Fest ist, ne? Ganz schön ist das. Ja. Aber ich gebe es dann auch weiter an noch Leute, denen es noch schlechter geht. So, was ist jetzt die Frage, die du stellen wolltest? Meine Frage ist die, er kommt jede Woche, aber er hat jetzt, wir gehen auch da noch einkaufen, und er hat weniger Zeit jetzt, weil er zur Schule geht. Mhm. Noch mit die Deutsch lernen, wird noch eine Ausbildung machen. Mhm. Und es ist so, dass ich also, gibt es überhaupt sowas, hast du schon mal sowas gehört, dass man noch richtig lieb fühlt für einen? Ja, kann ich mir vorstellen. Sag mal, jetzt mal ganz im Klartext gesprochen, unter uns beiden, bist du verliebt in ihn? Das Wort verliebt passt nicht. Das ist ein unwahrscheinlich warmes Gefühl und er tut mir richtig gut. Mhm. Und Und bei ihm ist das wahrscheinlich etwas, ja, sehr viel anders. Aber meinst du, er sieht in dir eher so, ja, ein Mutterersatz oder? Liebe Omi. Liebe Omi. Wir sagen beide immer Kumpel und es ist auch so. Aber du siehst ihn schon den zärtlichen Mann. Ja, gibt es das in meinem Alter? Ja, klar. Na klar gibt es das. Ich glaube, das gibt es in jedem Alter. Ich wünsche mir das so, dass er mich mal richtig in den Arm nimmt. Das ist natürlich unmöglich. Ja, wenn ich in einem Pflegeheim, wo dauernd die Schwester reinkommt, kannst du ja nicht lieb sein. Ja, und man kann es ihm ja auch nicht, man kann das ja auch nicht erbeten. Nö. Das kann man ja nicht. Er weiß, dass ich, also das weiß er natürlich nicht. Er weiß, dass ich sehr lieb habe und ich habe nicht mehr so sehr viele Menschen. Ich habe zwar noch Kinder, aber die wohnen weit weg. Du bist ja eine sehr offene Frau. Insofern kann ich dich auch offen was fragen. Geht das denn so weit, dass du sogar dir eine erotische Sehnsucht nach diesem Mann hast? Mhm. Ja, es geht so weit. Mhm. Habe ich. Hast du. Mhm. Wenn er hier ist, habe ich über Schmetterlinge im Bauch. Ja. Das gibt's doch nicht. Eigentlich finde ich es ja toll, dass du es hast. Aber ich sehe auch dein Dilemma, in dem du steckst. Ja, ich bin dann nicht todunglücklich, oder? Aber das ist irgendwie. Aber vielleicht ist ja überhaupt diese kleine, stille Freundschaft, die ihr offensichtlich habt, schon ein großes Glück. Ja, du kommst aber. Also es war am Anfang, er hat mich erst irgendwie verehrt, ich hatte ein schönes Haus und so, also als die, weiß ich, Arbeitgeberin nicht, aber ja, er fand mich als eine tolle Frau, hat der Mann gesagt. Meinst du denn, wenn ich dich unterbreche, entschuldige, dass da auch irgendwie finanzielle Interessen bei ihm im Spiel sind? Naja, aber er hat doch nie irgendwie was. Da sind schon ein paar Tausende rübergegangen. Ist das nicht? Das sehe ich auch. Ich habe mich darauf eingelassen. Ja, ist auch okay. Das ist nicht so, wenn er Geld bekommt oder. Wir kaufen meistens was Schönes, dass er dafür extra herkommt oder so. Da sehe ich ganz klar, ich bin vom Beruf Sozialpädagogin. Also ja, siehst du alles. Ich sehe das alles ganz gut. Ja, aber sehen deine Kinder die ganze Sache kritisch? Nee, die finden das prima, dass ich jemand besuchen komme regelmäßig. Ja, klar. Ja. Richtig sagen, er hat mir wieder beigebracht und er ist also. Hast du denn schon mal überlegt, doch konkreter ihn noch zu fragen oder noch konkreter an ihn ranzugehen? Ich habe einmal versucht, also ich habe einmal gesagt, ich möchte ihm so gerne einmal einen Kuss haben von ihm. Und da war sie erschrocken. Ich bin ja sein Kumpel. War sie erschrocken, hat mir aber einen gegeben, aber nicht so einen lieben, wie ich gedacht habe. Du hättest gerne einen Kuss auf den Mund gehabt. Naja, der hat er schon gemacht. Aber einen richtigen hättest du gern gehabt. Richtig schön, ja. Richtig mit in den Arm nehmen. Ja. Aber jetzt ist es so, dass er eben in der Zeit hat. Und ich habe so das Gefühl, dass immerhin 10 Jahre jetzt. Und 10 Jahre jede Woche. Und dass da ein bisschen Verfallsdatum ist. Ach so. In der Gefühle. Ach so. Bei ihm meinst du? Bei ihm, ja. Und ich denke. Und ich denke mal, bei mir ist das auch, wenn er denn da ist. Und freust du dich? Und freue ich mich ganz doll. Und ich habe dir ja gesagt, das ist also alles nicht so, wie es früher war. Aber nee, ist klar. Aber das ist wirklich eine Zwickmühle, in der du da drin steckst. Ja, ich komme jetzt dabei so, weißt du, ich bin doch keine Grufti. Ja. Wie man das immer in der Ecke sagen. Ich bin immer noch. Ja, ich finde es völlig in Ordnung und auch richtig und auch wunderbar, dass du in deinem Alter diese Sehnsüchte und Gefühle hast. Du bist mutig und sprichst das aus. Die meisten trauen sich nicht oder schämen sich darüber zu sprechen. Die trauen sich ja nicht mal, also wenn ich eine Frau hier streichel auf dem Flur, dann zuckt die erst zusammen. Ja. Und ich bin sehr schwer in das Heim gegangen hier. Ich habe viel aufgegeben. Und eine Frau sagte mal morgens zu mir, gratulierte mir zum Geburtstag. Und da habe ich gesagt, ich habe gar nicht Geburtstag. Da hat sie gesagt, eine Frau, die immer lächelt, wenn sie reinkommt und so lieb guckt und eine weiße Bluse anhat. Die muss Geburtstag haben. Und da habe ich gedacht, ich kann doch was machen. Ich sitze zwar in Räusche, aber ich kann lächeln. Ja. Und jetzt lächle ich immer, wenn ich aus meinem Zimmer rausche. Ja, und da wirst du viele gute Gefühle ausstrahlen und den Leuten eine kleine Freude bringen. Das glaube ich schon. Ja, die sagen immer, ich hätte eine Ausstrahlung. Ja. Glaube ich auch. So wie ich dich jetzt allein in der Stimme höre, bin ich ganz fest davon überzeugt. Ich mache deine Stimme so gern. Karin, ich kann dir da keinen klugen Rat geben in Sachen deines Freundes, deines Kumpels. Die letzte Frage. Also ich werde nicht mehr so sehr lange leben. Und ich möchte so gerne, dass er also bis zum Schluss bei mir ist. Mhm. Und ich kann aber nicht sagen, bleib bei mir und ich sterbe bald oder so. Aber ich denke auch wieder, wenn ich dann solche Gedanken habe, ja, dass ich bald sterbe, immerhin in dem Alter. Und ich habe ja ein paar Sachen, die also nicht gesundheitlich gerade sehr, sehr schön sind. Und dann habe ich einen solchen Lebenswillen und habe so eine Freude dran. Du beeindruckst mich total, Karin. Wie bitte? Du beeindruckst mich so sehr. Ich finde es so toll, wie du sprichst. Das glaubst du gar nicht. Ach, das finde ich lieb, dass du das sagst. Ja, wirklich, ganz toll. So eine tolle Frau. In dem Alter und auch mit der Lebensgeschichte und mit deiner Krankheitsgeschichte so drauf zu sein, finde ich sensationell. Wirklich. Weißt du, ich glaube, du kannst vielleicht dazu beitragen, dass du auf jeden Fall ihn als Kumpel und als Freund behältst. Das wirst du ja auch schon tun. Und dann ist das vielleicht der Kompromiss, den man dann machen muss. Das geht dann nicht alles, aber er ist immerhin da. Die Dame vorhin fragte mich, ob er Geld von mir kriegt. Mhm. Also, aber das spielt keine Rolle. Mhm. Also ich habe jetzt mal 2 Monate ihm gar nichts irgendwie ihn unterstützt. Ja. Der hat nie gefragt, sag mal. Weißt du, wenn es dir nicht wehtut, ist es auch egal, wenn du ihm was gibst ab und zu. Ja, eben. Ja, ist doch völlig wurscht, machst ihm eine Freude. So ist es halt, kann man nichts machen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass er wegen des Geldes kommt. Ja, und da hast du ja schon ein Gefühl dafür, als alte Fachfrau. Ja, eigentlich ja. Liebe Karin, meine Zeit rennt hier weg. Weiß ich. Mann. Ich wollte dich gar nicht so lange festhalten. Ja, aber ich unterhalte mich sehr gerne mit dir. Also, ich finde das völlig normal, was du an Empfindungen hast. Das ist menschlich, allzu menschlich. Und ich lass weiter zulassen. Und lass es weiter zu und schwelge so ein bisschen in den Gefühlen, auch wenn nicht alle Gefühle befriedigt mehr werden können. Naja, ich bin zu alt oder zu erfahren im Beruf, dass ich mir was einbilde. Ja. So, jetzt wünsche ich dir, dass der Freund, der Kumpel an deiner Seite bleibt und dass du noch eine ganz schöne lange Weile bei uns bleibst und auch tapfer unsere Sendung immer guckst. Das wünsche ich mir. Ich danke dir. Alles Gute von Herzen, liebe Karin. Zeit wünsche ich dir. Dankeschön. Dir auch. Auf Wiederhören. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50 unsere Telefonnummer, unsere Mailadresse domian@wdr.de und hier ist Atze und Atze ist 21. Guten Morgen. Ja, hallo. Morgen, Domian. Hallo, Atze. Um was geht's bei dir? Jo, was gibt's? Was meinst du? Um was geht es bei dir? Geht's, ja. Ja. Also jetzt mal so, ist ja gerade schon bei deinen Kollegen gesagt, jetzt mal kurz zusammengefasst, ich bin gestern nach Hause gekommen, war spät, 3 Uhr nachts gewesen. Ja. Ich bin seit 2 Jahren in einer Beziehung mit einer Freundin und dann hatte ich erstmal PC. Soll ich jetzt erstmal so im Ganzen erzählen oder jetzt gleich was, worum es mir hier sag mal erstmal direkt um was es geht und dann machen wir die Einzelheiten hinterher. Alles klar, ja, also meine Freundin hat mich rausgeworfen, weil sie der Meinung war, dass ich sie nötigen wollte zu Geschlechtsverkehr. Wohnt ihr denn zusammen? Wohntet ihr zusammen? Naja, also... Bis gestern? Ich habe zuletzt bei ihr gewohnt. Ja, und ich bin jetzt nicht so richtig mit richtigen Wohnsitz, so schon früh zu Hause raus, ja. 16. Ja. Und jetzt halt, ist es jetzt halt sozusagen meine Anlaufstelle bei ihr. So, und dann bist du gestern... Ich habe jetzt auch die letzten Monate bei ihr eigentlich fast immer gewohnt. So manchmal bei Kumpels noch, aber... Verstehe. Überwiegend bei ihr, ja. So, und dann bist du gestern Abend nachts um 3 nach Hause gekommen? Genau, ja. Und was ist dann genau passiert? Naja, ich bin halt nach Hause und hab dann erstmal PC angemacht, ein bisschen Doom gezockt so. Hm. Und dann war halt das Problem, PC ging nicht, hat alles nicht geklappt, so wie ich das haben wollte sozusagen. Hm. Und bin ich zu ihr, wollte eigentlich nur ein bisschen Zärtlichkeit, muss man sozusagen, ne? Kuscheln? kuscheln. Sie schlief aber schon. War ein bisschen geladen, war ein bisschen auch, wie gesagt, wie schon gesagt, ein bisschen an, weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, ein bisschen angetrunken. Ja, also sehr angetrunken, so, ja, sehr besoffen eigentlich. Ja, aber sie schlief schon. Sie schlief halt, ist dann halt sich auch wach geworden, als ich dann ein bisschen lauter geworden bin wegen PC, weil das alles nicht geklappt hat. Ja, und wie ging es dann weiter? Naja, dann meinte ich halt, dass wir in einer Beziehung sind, so, also halt nicht jetzt genau in dem Wortlaut, aber es war halt so Sinn der Sache, ne? Mhm. Und dass ich auch da zu meinem Recht kommen will, sozusagen, zu meinem Spaß, ne? Mhm. Also nicht Recht, das ist das falsche Wort, weißt ja selber. Ja, ja, okay. Aber. Und dann? Naja, dann habe ich erstmal mit Worten versucht, sie da zu überzeugen, ne? Mit mir dann ein bisschen intimer zu werden. Mhm. Als es dann nicht geklappt hat, habe ich dann, bin ich dann ein bisschen. Bisschen, wie soll ich sagen, heftiger geworden. Was hast du gemacht? Was habe ich gemacht? Also, habe sie gegriffen, geschüttelt. Ja. Ja, habe jetzt, Kollege meinte auch schon gerade, war das Vergewaltigung? War es jetzt nicht in dem Sinne, auf keinen Fall. Aber also, du hast sie schon härter herangenommen. Ich habe sie dann auch rausgeworfen. Wie? Die habe ich dann auch rausgeworfen, ziemlich schnell. Also, es kam gar nicht zum Sex? Naja, leider nicht so richtig. Also, ich war zwar schon sozusagen gut dabei, aber. Mhm. Sie hat sich dann so gewehrt. Sie hat mich dann, hat halt abgewehrt alles so. Dann wollte ich halt, hab halt auch ein bisschen Gewalt versucht so. Mit ein bisschen Gewalt. Bisschen Gewalt, genau. Ja. Und dann hat sie dich aber rausgeschmissen. Naja, ja. Es ging ja ziemlich schnell mit Wortgefecht noch so. Hat mich auch beleidigt, Drecksau und den ganzen Programm runtergespult. Wir haben zwar schon öfter, muss ich sagen, in unserer Beziehung lief nicht immer glatt. Also ich komme auch nicht aus ganz einfachen Verhältnissen so. Ja. Sie sagen, also hab schon früh angefangen mit Drogen und so und hast du gestern Abend außer Alkohol auch Drogen genommen? Nee. Na komm, sag ehrlich. Naja, bisschen halt, ne? Also was denn? Bisschen Pep hatte ich da gezogen gehabt. Ja. Ja. Und aber war auch sehr fit sozusagen dadurch. Ne? Mhm. Also ich hatte ja nicht vor, jetzt irgendwie direkt schlafen zu gehen, ging auch gar nicht. Also so. Mal sozusagen, wenn der PC gelaufen hätte. Wo bist du dann in der Nacht dann, nachdem die dich rausgeschmissen hat, hingegangen? Ja. Naja, da bin ich erstmal ein bisschen rumgefahren so. Ich hab mein Fahrrad genommen da unten, ne? Umgekurvt in der Gegend. Dann auch fast noch einen Unfall gebaut so. Ging mir halt auch nicht mehr so ganz gut dann. Und bin erstmal noch, wollte erstmal zu Freunden so. Hab mich dann gar nicht reingelassen. Ja, klar, um die Uhrzeit. Naja. Und wo hast du heute? Meine Freunde müssen auch füreinander da sein. Ja, sicher. Bisschen, ne? Ja. So, und wo bist du heute? Jetzt bin ich gerade beim Kumpel. Beim Kumpel. Hast du heute am Tag mal mit deiner Freundin telefoniert? Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, so, also sie hat ja schon was erzählt von wegen, sie will mich anzeigen und so und jetzt ein bisschen Muffensausen, um es mal so zu sagen. Mhm. Ne? Also du hast sie nicht angerufen? Nee, ist jetzt, darum rufe ich dich ja jetzt auch an, weil ich da ein bisschen so deine Meinung hören will, weil das, so in der Art ist mir bisher noch nicht passiert, aber ich neige halt auch ab und zu mal zu Gewalt. Kann auch für nichts garantieren. So, ne? So sie hat dir auch keine SMS geschickt oder sie hat dich auch nicht angerufen? Leider nicht. Nee, kam von ihr auf jeden Fall jetzt erstmal nichts mehr. Also wir hatten schon öfter Krisen so, aber so, dass sie mich wirklich rausgeworfen hat, so hatten wir noch nicht. Pass auf, Atze. Zunächst, da hast du richtig Scheiße gebaut. Naja. Ne? Da müssen wir gar nicht drüber reden. Ja, du kannst nicht eine Frau oder man kann nicht einen Menschen zum Sex zwingen, wenn die oder derjenige gar keine Lust dazu hat. Ja, hast du grundsätzlich recht, aber man muss ja auch sagen, wir sind ja auch in einer Beziehung. Egal. Du kannst nicht, zu Sex gehören immer zwei Personen. Nur das ist guter Sex, wenn beides wollen. Und wenn die Frau, die hat schon geschlafen, es war 3 Uhr, du kommst ja besoffen und irgendwie völlig angeschossen nach Hause und bist geil und dann willst du auf deine Kosten kommen. So geht das nicht, da muss man schon Rücksicht nehmen aufeinander. Also in diesem Fall hat sie vollkommen recht. Und du kannst hoffen, dass sie dich wirklich nicht anzeigt. Ja. Jetzt würde ich mir an deiner Stelle aber mal... Wie lange bist du mit der zusammen? Also 2 Jahre sind wir jetzt zusammen. Eigentlich eine gute Beziehung mit schon Hochs und Tiefs, aber du liebst die Frau? Ja, Liebe... Naja, klar, irgendwie sind wir auch zusammen jetzt längere Zeit. Achso, so toll ist das auch nicht mehr mit der Liebe. Naja, nachdem sie mich jetzt rausgeworfen hat, so denke ich mir auch irgendwie so, das ist jetzt auch nicht so das Wahre. Okay. Aber was auf jeden Fall, was du machen musst, damit du erstmal wieder gut und klar dastehst, dass du dich richtig entschuldigst bei ihr. Schick dir heute Nacht noch eine SMS und entschuldige dich. Weißt du nicht, heute Nacht jetzt wieder, vielleicht soll ich auch persönlich vorbeigehen einfach? Nee. Gott, es ist wieder so spät. Die schläft, dann kriegt die wieder einen Anfall. Ja gut, aber 3 ist jetzt ja noch nicht, ne? Also, hast du recht. Es ist nicht 3, aber es ist gleich 2. Ja, gut. Schick dir eine SMS, dass du dich entschuldigst. Und das aber man sagt ja auch immer so, SMS ist ja jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Nee, aber da hast du hast ja noch gar kein Signal von dir gegeben. Ja, ich dachte eigentlich jetzt irgendwie da mal vorbeizukommen mit Blumen und so. Kannst du morgen machen. Schick erstmal eine SMS, wenn die morgen früh aufwacht, dann sieht sie das, dass du dich entschuldigst. So, dann kannst du das versuchen mit den Blumen morgen. Naja. Vielleicht funktioniert es, vielleicht funktioniert es nicht. Und was du für dich aber dir wirklich einhämmern musst, ist, dass du versuchen musst, dich in solchen Situationen im Griff zu haben. Hast du aber das? Man muss ja auch, ich will jetzt nicht so mit verkorkste Kindheit, aber ich habe da auch einiges erlebt. Schläge vom Vater. Atze, hab ich absolut Respekt vor. Das rechtfertigt aber nicht, dass du selbst so Scheiße machst. Weißt du? Naja, ja. Da rennst du bei mir offene Türen ein, wenn du sagst, du hast scheiß Kindheit, dass das alles schwierig ist für dich, glaube ich dir. Aber du sollst ein anständiger Kerl sein. Naja. Und ein anständiger Kerl macht sowas nicht. Punkt. Ja, aber ich habe ja auch momentan überhaupt keine Perspektive. Also. Was machst du überhaupt so im Leben? Ja, wenn ich das selbst so wüsste, ne? Also du hast keine Arbeit zurzeit. Naja, ich hab, wie gesagt, mit 16 raus von zu Hause, da läuft natürlich auch nicht mehr viel mit Schule. Ja. Das war auch ziemlich schnell gewesen und Also du hast auch keinen Hauptschulabschluss? Naja doch, Hauptschulabschluss habe ich ja noch, ja, ich habe ja davor schon gemacht gehabt. Ne? Ach so. Und? Naja, und aber keine Ausbildung oder sowas? Nee, ich war ja auch jetzt, das ist ja noch ein Problem halt, ne, wegen Bewährung auch, habe ich ja halt auch ein bisschen Schiss halt, weil ich früher auch mal ein bisschen blödes Zeug gemacht habe und so. Und was hast du gemacht? Bin jetzt halt auf Bewährung jetzt. Was hast du denn gemacht? Nur ein Stichwort? Ja, BTM jetzt mal so als Stichwort, ne? Ah, ja. Also Drogen. Genau, ja. Mhm. Ja. Und jetzt ist natürlich das Problem, dass ich auch denke, wenn die mich jetzt anzeigt, dann bin ich bald drin. Verstehe. War schon mal im Jugendknast gewesen für kurze Zeit. Mhm. 30 Tage war jetzt ziemlich die Hölle für mich, so als Deutscher auch mal, um das mal so zu sagen. Mhm. Also keine schöne Erfahrung auf jeden Fall. Will ich mir nicht nochmal antun. Und ja. Hast schon vollkommen recht mit den Entschuldigungen. So, das sehe ich alles absolut genauso. Aber irgendwie ist auch, ich sag mal so, es ist ja auch immer eine Ausdruck von einer Lebensform irgendwo, ne? Also es ist einfach scheiße, auf ganzer Linie. Gutes Stichwort, was du sagst, ein Ausdruck von einer Lebensform, sehr, sehr gut ausgedrückt. Ja, weißt du, was ich finde? Danke dir. Nee, was ich finde, ist, du bist 21 Jahre alt, da hast du noch alle Chancen der Welt. Ja, aber ohne Schulabschluss. Ja, Mensch, Atze, wenn du das jetzt nicht in die Wege leitest, in 10 Jahren schaffst du es nicht mehr. Jetzt hast du noch die Chance, was zu machen an dir. Sonst versackst du vollkommen und hängst in der Gosse oder im Knast irgendwann. Ja. Du musst, wir werden mal dich gleich mal versuchen, auch im Hintergrund ein bisschen zu beraten. Ja. Du müsstest sehen, dass du irgendwie jetzt in so eine gute Hilfe bekommst, eine Unterstützung, dass du einen Schulabschluss nachmachen kannst oder dass du eine Lehre machen kannst. Ja. Dass du währenddessen finanziell nicht völlig abkackst. Ja, das ist auch die Sache. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin jetzt gerade beim Kumpel so mit Wohnung ist auch mal so eine Sache, ich pendle mal von einem zum anderen irgendwie so. Mal auch habe ich gar nichts und das. Ja, aber das ist doch kein Leben. Nee, ist kein Leben. Ist doch toll, wenn du. Ich bin sicher, dass du auch, wenn du so für dich alleine bist, dass du Träume hast. Was ist dein Traum? Wenn du so zaubern könntest. Zaubern ist natürlich eine große Sache. Jetzt erstmal hatte ich, es klingt jetzt vielleicht für dich auch blöd so, aber ich wollte auch in die Politik gehen. Mhm. Ich habe auch gedacht, dass. Da sind auch wenig Leute, die irgendwie sozusagen jetzt mal vom Volk kommen, so ein bisschen. Ja. Also die meisten Leute sind da sehr weit, ne, weit entfernt. Ja. Und es wäre so ein bisschen mein Traum, da was zu ändern. So, muss ja nicht Bundeskanzler sein, aber irgendwie ein kleiner was. Ja, in 30 Jahren bist du unser Bundeskanzler Atze. Das wäre sehr schön. Nein, pass auf, finde ich okay. Auch wenn manchmal Träume sehr, sehr noch fern erscheinen, aber einen Traum sollte man haben. Ich bin ja selbst da Realist. Ja, pass auf. Ich weiß ja selbst, dass das jetzt mit ohne Schulabschluss Bundeskanzler ist weit entfernt. Nein, so müssen wir gar nicht reden. Aber ja. dass du Interesse hast, dich auch zu engagieren, finde ich toll, finde ich gut. Ja. So, und die Schritte dahin sind, dass du erstmal was Vernünftiges und Anständiges lernst. Aber an was hast du denn jetzt so gedacht? Weiß ich nicht. Mein Vater hat mir auch mal gedacht, du kannst gar nichts, Atze, bist der Letzte. Nee, du bist nicht der Letzte und du kannst alles, sage ich dir. Wenn du es willst, kannst du alles. Du musst für dich überlegen, was sind deine Interessen? Was würde dich, welcher Beruf für dich, welcher Handwerk beispielsweise würde dich interessieren? Oder würdest du lieber länger erstmal auf die Schule gehen? Ich muss sagen, Handwerk jetzt persönlich, ich habe zwei linke Hände. Egal, wir können jetzt hier keine Berufsberatung machen. Du sollst in dich hinein gucken und sagen, was interessiert mich eigentlich? Mhm. Was würde ich gerne lernen? Und dann lernst du das. Na, Politik-Dingens würde ich gerne studieren, ne? Studieren möchtest du? Naja, logisch. So, gut, ja, dann sind die Ziele, dass du Realschulabschluss machst und Abitur machst. Boah, das ja, ist, ja. Und dann musst du dich auf den Arsch setzen. Dauert ja ewig dann wieder, ne? Ja, und? Naja, es ja, und? Dann nehmen wir mal an, du bist 21 und das dauert vielleicht, bis du alle, bis du zum Abitur kommst, dauert es vielleicht, bis du 26, ne? Und? Du bist ja immer noch ein junger Kerl. Ja, hast du recht. Aber wenn wir mal Studium dran gehängt, sind ja auch irgendwie jetzt, glaube ich, da mit Batsche-Dings ja, da. Ja, da müssen wir jetzt noch gar nicht drüber reden. Zehn Jahre oder so machst du ja schon. Ja, pass mal auf. Schon mal rum und dann 36, ich will ja auch irgendwann nochmal eine Familie gründen und ich bin ja nicht so der Meinung, dass man das irgendwie mit 30 oder so tun sollte. Da sollte man irgendwann schon mal früher beginnen. Hat's. Wenn man einen guten Draht zu den Kids hat. Hat's. Das kannst du aber alles nur machen, wenn du mit beiden Füßen im Leben stehst. Und du stehst mit beiden Füßen in der Gosse im Moment. Wenn du so weitermachst. Gosse, also nein, wenn du so weitermachst. Mein Kumpel ist jetzt nicht gerade böse. Nein, ich meine es ja nicht böse, entschuldige. Gut. Aber du weißt, was ich meine. Die Gefahr besteht schon, dass du abrutscht. Ja, hast du recht. So, jetzt werden wir dich gleich nochmal anrufen und meine Mitarbeiterin, die Simone, gibt ja mal hoffentlich ein paar gute Tipps an die Hand, wo und wie du dich informieren könntest. Ja, das ist super. So, und entschuldige dich bei deiner Freundin. Ja. Ja? Werde ich wohl machen. So, jetzt legst du auf und wir melden uns gleich wieder. Danke dir, Domian. Okay, tschüss. Sagen, großes Lob für deine Sendung. Danke. Finde ich super. Dankeschön, Atze. Bis dann. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Ciao. Und Michael, 55. Nee, 50. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Hallo, Michael. 50 ist das. Richtig, ne? 50 Jahre, 50. Ja, genau. Michael, was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich habe einen Link erhalten von dem 3.12. Da war ein Wunsch. Käthe hat bei Ihnen angerufen und hat sich dann vorgestellt, sie würde ganz gerne mit einem Weltmeister mal tanzen. Ja. Und da habe ich gedacht... Michael Hall. Richtig. Ja. Michael Hall, genau. Michael Hall. Ja, genau. Und ist ja nicht schlimm. Aber ich war ja erstaunt, dass du, Domian, wenn ich dich als du bezeichnen darfst, ja. Dass du mich auch, also im Endeffekt schon wusstest, ganz genau bei der RTL Let's Dance Sendung, wo ich gesessen habe. Du bist es? Ja, das bin ich. Das ist ja spektakulär. Das ist ja absolut spektakulär. Michael Hall. Richtig. Ja, sicher habe ich dich. Wir haben dich alle gesehen. Und Käthe hat in der Tat mit mir gesprochen und hat davon geträumt, mit dir mal zu tanzen. Ja, genau. Und eine gewisse Jasmin hat mir das per E-Mail gesendet mit dem Link und ich fand diese Idee so toll. Und ich bin ja mal ganz gerne so für außergewöhnliche Ideen. Und ich habe mir dieses angehört dann gestern und habe gedacht, na gut, ich probiere das mal heute Abend mal anzurufen. Ja. Und ja, das ist ja seine, ich mache das gerne. Ich sag Michael zu dir, nicht Michael, ne? Ja, klar. Michael, richtig, Michael. Ich glaube, Käthe fällt vom Stuhl. Jetzt, Ich glaube, die 70 Jahre. Ich will nicht, dass sie vom Stuhl fällt. Nein, aber sie wird sich... Ihren Wunsch dann erstmal erfüllen. Das finde ich aber ganz toll. Das finde ich wirklich sensationell nett von dir, dass du das machst, dass du dich hier meldest. Und ich glaube, ihr wohnt gar nicht so weit voneinander entfernt, hatte sie zumindest gesagt. Also wir stellen auf jeden Fall den Kontakt zwischen euch beiden her. Das ist lieb. Und... dann kann sie mit dem Weltmeister tanzen. Gut, wir haben nämlich an diesem kommenden Wochenende einen großen Ball in der Stadthalle zu Osnabrück. Das wäre ja gar nicht schlecht. Genau. Und dann könnten wir zum Beispiel in Verbindung, also mit dieser Sendung zusammen, dass wir uns durch diese Sendung mal kennengelernt haben, das werde ich verbinden, dann können wir an diesem Tag quasi Ihren Tag in der Osnabrückhalle, in der Europasaal, mit Begleitung einer riesigen Band, diesen Wunsch für Sie erfüllen. Ich glaube... die wird dir für ihr ganzes Leben lang, bist du ein König, für sie ein Gott. Naja, also im Endeffekt, ich mache hier gerne sehr viele außergewöhnliche Ideen. Also wir arbeiten auch sehr viel, meine Schwester und ich, mit unserer Foundation, sehr viel auch mit Menschen mit und ohne Behinderung und quasi auch mit Migrationshintergrund sehr gerne zusammen. Ja. Und auch diese außergewöhnliche Ideen, diese Außeralltäglichkeit, das ist für uns natürlich auch für uns kreative Menschen immer ganz gerne willkommen. Und im Endeffekt sage ich mal, okay, ich habe das toll gefunden, dass ich erstmal den Mut hatte, überhaupt anzurufen. Ja, genau. Und diese Idee umzusetzen. Ich habe schon sowas Ähnliches mal gemacht mit der Rudi Carell in der Kuppelsaal zu Hannover. Aha. Vor vielen, vielen Jahren. Und habe gedacht, okay, da rufe ich mal an und Super. Wir machen das. Ja, die Käthe hatte sich gemeldet, wir hatten eine Themensendung, da hieß das Thema Mein größter Wunsch und so hat sie es dann formuliert. Also Michael, ich finde es sensationell toll. Ich bedanke mich im Namen von Käthe bei dir schon mal und wir stellen den Kontakt her und dann könnt ihr beiden das ausklamüsern, wo und wie ihr euch dann trefft. Alles klar. Kurze Frage noch zu dir, wann gibt es hier eine Fernsehsendung? Die nächste Fernsehsendung ist bisher noch nicht ganz in Planung, ehrlich gesagt. Ah, und ich weiß auch wirklich nicht, ob das wirklich dann so in dem Format vielleicht weitergehen wird oder kann. Oder das wissen wir alle nicht. Es war ja sehr erfolgreich, ne? Ja, doch, das war eigentlich sehr erfolgreich. Da war alles mit drin. Genau. Das heißt, da war eigentlich alles mit drin. Die Technik von Begeistert war ich von Wayne Carpendale und natürlich auch von unserem tollen Komiker. Komme ich jetzt nicht auf den Namen. Harpe. Ja, Harpe sowieso, richtig, ja. Ja, aber das war eigentlich alles eine gute Sendung. Eine tolle Sache. Also Mike, unsere Sendung geht vorbei. Ich danke dir für den Anruf. Wir stellen Kontakt her. Alles Gute dir und ja, viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, heute war in der Technik Patricia Unger. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Mit auch wieder einer offenen und freien Themennacht. Ich freue mich auf eure Anrufe und auf eure Themen. Und ihr könnt ab 0 Uhr immer anrufen unter unserer bekannten Nummer 0800 220 5050. Gute Nacht, bis morgen. Tschüss.